Ich erkläre hiermit feierlich, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts, wohlgemerkt nichts, unmöglich ist. Wissen Sie noch, Professor, das haben Sie vor 3,5 Jahren gesagt bei Ihrer Flucht aus der Todeszelle. Mein lieber Mensch, Sie wollen doch wohl nicht diesen Professor-Logo mit mir vergleichen. Naja, Professor Dr. Augustus von Dusen. Muss ich mir entschieden verbinden. Was tut denn der Mann schon besonders? Er rechnet im Kopf. Aber wo, frage ich Sie, bleiben Logik und Analyse und Sachverstand und Wissenschaft? Was haben Kunststückchen mit Genie zu tun? Momente, ist 123. Ist richtig? Ja. Dankeschön, Damen und Herren. Danke. Professor Logo. Unsere nächste Attraktion, Damen und Herren, wird Ihnen den Atem stocken, den Herzschlag stillstehen lassen. Folgen Sie mir in die ungeheuren Urwälder des geheimnisumwitterten Indiens. Erleben Sie Madame Zorrina, die Königin des Dschungels, mit ihren wilden bengalischen Königstigern. Doch bevor es soweit ist, ein paar Minuten unbeschwerte Heiterkeit, fröhliches Gelächter mit unseren Clowns, Bobo und Bombello. Während in der großen, der mittleren Manege der Raubtierzwinge aufgebaut wurde, trieben am Rand Bobo, der kleine Mann, der große Madame Zorrina und sein Kollege Bombello ihr sattsam bekanntes Unwesen. Weißt du was, Bombello? Was denn, Bobo? Wir spielen Gasthaus! Ja! Ja, wie spielt man denn Gasthaus, Bobo? Oh, das ist ganz einfach. Pass auf, ich bin der Kellner. Ja! Und du bist der Gast. Du bestellst bei mir was zu trinken. Ja. Ja. Und dann bringe ich dir was. Also, wir fangen an. Was willst du haben, Bombello? Kuchen. Oh, aber Kuchen ist doch nicht zu trinken, Bombello. Nein. Du bestellst ein Glas Wein. Ja. Ja, ein Glas Wein, der Herr. Ja. Sofort. Bitte sehr, eine Flasche Wein. Hier ein Glas. So, ich gieß ein. Ja. So, und jetzt, Bombello? Ja. Ja, jetzt trinke ich es selber. Prost, Bombello. Zusammengebrochen, lag im Sand und rührte sich nicht mehr. Die Zuschauer wurden unruhig. Niemand wusste, was los war. Schließlich ergriff Van Dusen, wer sonst, die Initiative. Er kletterte über die Logenbrüstung in die Manege und beugte sich über den reglosen Clown. Ich kletterte ihm nach. Wie ich es mir dachte, der typische Geruch von bitteren Mandeln, Cyanwasserstoff, auch bekannt als Blausäure. Gift? Na, eins der stärksten. Was ist mit ihm? Was hat mein kleiner Bobo? Er ist tot, Madame Zorrina. Tot? Oh, mein Bobo. Mein kleiner Bobo. Man hat dich umgebracht. Bitte, meine Herrschaften, bewahren Sie Ruhe. Ein kleiner Unfall, nichts von Bedeutung. Bleiben Sie ruhig. Behalten Sie Platz. Es geht gleich weiter mit Madame Zorrina und ihren Königstigern. Bis dahin. Musik, Herr Kapellmeister! Machen Sie weiter, Madame Zorrina. Sie können ihm doch nicht mehr helfen. Ja, ich gehe schon. Mensch, ja? Kommen Sie mal. Ja. Das habe ich übrigens im Trikot des toten Bobo entdeckt. Metall Nummer 3. Und was steht drauf, Professor? Das. Alle bösen Dinge sind 3, 6, 7, 8, 9. Tja, wer oder was ist nur 6, 7, 8, 9? Rätselhaft.